بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, beim Himmel mit den Türmen und dem versprochenen Tag und dem Zeugen und dem Bezeugten, Tod sei geweiht den Leuten des Grabens, des Feuers mit dem vielen Brennstoff, als sie daran saßen und Zeugen dessen waren, was sie den Gläubigen antaten. Und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Und Allah ist über alles Zeuge. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير Gewiss, diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren. Für sie wird es die Strafe der Hölle geben, und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Gärten geben, durcheilt von Bächen. Das ist der große Erfolg. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد Das Zupacken deines Herrn ist wahrlich hart. Gewiss, er macht den Anfang und lässt wiederkehren. Und er ist der Allvergebende und Liebevolle. Der Herr des Thrones, der Ruhmvolle. Er tut alles, was er will. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Ist zu dir die Geschichte der Herrscharen gekommen, Pharaos und der Thamud? Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, sind dem Leugnen der Botschaft verhaftet. Doch Allah ist hinter ihnen her, sie umfassend. Nein, vielmehr ist es ein ruhmvoller Koran, auf einer wohlbehüteten Tafel.